The Labour Party, 147,338. United Kingdom Independence Party, 90,700. Auszählung in Sunderland und selbst in ihrer Hochburg in Nordostengland ist die Labour-Partei eingebrochen. Landesweit das vorausgesagte Debakel, eine schlechte Nacht für die Partei von Gordon Brown, muss die neue Europaministerin Glenys Kinnock einräumen. Mit deutlich unter 20% der Stimmen ist die Regierungspartei für den Spesenskandal auf der Insel abgestraft worden. Und wie? Zum ersten Mal zieht jetzt die rechtsextreme BNP, die nur Weiße in ihren Reihen duldet, in das Europaparlament ein. Und in wichtigen Regionen hatte Labour das Nachsehen gegenüber der UKIP, der Unabhängigkeitspartei, die für den Austritt Großbritanniens aus der EU kämpft. Damit wächst der Druck auf Premierminister Brown, doch noch zurückzutreten oder zumindest Neuwahlen zuzulassen. Forderungen, die der Schotte unmittelbar vor der Auszählung aber noch einmal zurückgewiesen hat. What would people think of a Labour government faced with an economic crisis? What would they think of us if ever we walked away from them at a time? Was sollen denn die Leute denken, wenn eine Labour-Regierung sie mitten in einer solchen Wirtschaftskrise alleine lassen würde? Das komme nicht in Frage, gab sich der Premierminister kämpferisch. Bei der Europawahl vor 5 Jahren habe man auch schlecht abgeschnitten und dann die Unterhauswahl gewonnen. So macht man sich in der Labour-Partei Mut. So tief wie diesmal ist die Regierungspartei aber noch nie gefallen. Ein Schock, Labour sei bei dieser Europawahl regelrecht hingerichtet worden, klagt der Abgeordnete John McDonnell. Mitglieder seiner Unterhausfraktion wollen Brown heute einen Brief übergeben, in dem sie ihn zum Rücktritt auffordern. The people of Britain are saying very clearly that they think that this is enough and that Gordon ought to go. Die Briten hätten doch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie genug hätten und Gordon Brown gehen sollte, so der Labour-Abgeordnete Mark Fisher. Die Zeit für einen Rücktritt sei gekommen. And the time has come for him to stand down. Bringen die Rebellen 72 Unterschriften zusammen, können sie damit eine Abstimmung über ihren Parteivorsitzenden erzwingen und damit auch über den Regierungschef. Ungemacht droht Gordon Brown zudem und auch Brüssel, weil sich die konservative Opposition nicht mit dem von London eigentlich schon gebilligten Lissabon-Vertrag abfinden will. Die Tories wollen von ihrem Wahlerfolg beflügelt im Unterhaus jetzt umgehend einen neuen Anlauf nehmen, ein Referendum durchzusetzen. Und sollte ihnen das gelingen, kommt es zu der Volksabstimmung, dann würde der Lissabon-Vertrag wohl vor dem endgültigen Ausstehen. Das umstrittene Dokument wäre dann im Königreich stärker gefährdet als in Irland, wo bei einem zweiten Referendum im Herbst mit einer Zustimmung gerechnet wird, zumal der Wortführer der Vertragsgegner vor dem Aufgeben steht. Ein offizielles Resultat soll es in Irland erst im Laufe des Tages geben, doch nach dem vorläufigen Ergebnis hat Declan Ganley, der Chef der Libertas-Bewegung, den Sprung in das Europaparlament verpasst.